Schritt B, Übung 16. Schmerzen, Kopfschmerzen. Schreiben, Kugelschreiber. Sprechen, Fremdsprache. Schwester, Krankenschwester. Zwanzig, achtundzwanzig. Schreibst du mir schnell? Zwei mal zwei und acht sind zwölf. Zwanzig Schweizer schwimmen im Schwarzen Meer.